ich hinauf auf die Bergeshöhen, um deine Schönheit ganz nah zu sehen. Blumen blühen überall, drum am Berg, drum im Tal. Doch nur dein ist mein Sinn, schöne Alpenkönigin. Almenrausch und Enzian blühen so schön am Wiesenhang. Nur du blühst allein, drum zwischen Fels und Stein. Hola diauri, hola diauri, hola diauri. Und Enzian blühen so schön am Wiesenhang. Nur du blühst allein, drum zwischen Fels und Stein. Uliauri, Uliauri, Uliauri, Uliauri. Gut gelaunt durch den Morgen mit Radio Heimatmelodie.